الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Heute, inshallah ta'ala, im vierten Unterricht in den Grundregeln der Aqidah im Bereich des Tawhid, lernen wir Kalimatut Tawhid, den Satz des Tawhid. Und das ist La ilaha illallah. La ilaha illallah wird übersetzt als es gibt keinen Gott außer Allah. Das ist die Übersetzung. Aber die Bedeutung und die Wirklichkeit von La ilaha illallah ist, wie einige Ulama gesagt haben, La ma'buda bihaqin illallah. Es gibt keinen, der das Recht hat, angebetet zu werden mit Wahrheit außer Allah. Und einige Ulama haben das noch genauer genommen. Sie haben gesagt, es gibt keinen wahren Gott, der mit Recht und Wahrheit angebetet wird, außer Allah. Denn es gibt viele falsche Götter, ja, die angebetet werden neben Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist falsch. Es gibt keinen wahren Gott außer Allah. Und die Ibadah ist das Recht Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine. Allah sagt, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. Dies, weil Allah die Wahrheit ist. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ. Und dies, weil sie andere neben Allah subhanahu wa ta'ala anrufen. Und die sie anrufen, das sind alles falsche Götter. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ. Und wahrlich, Allah ist der Hohe und der Große. Surat Luqman, Vers 30. Das bedeutet, nur Allah tabaraka wa ta'ala ist der einzige wahre Gott, der existiert. Alles neben ihm, was angebetet wird, sind falsche Götter, die das Recht nicht haben, angebetet zu werden. Und dass die Ibadah das Recht Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine ist. Und dieses Recht darf man keinen anderen zuschreiben. Und man darf keinen anderen anbeten neben Allah subhanahu wa ta'ala. Und man darf auch nicht damit zufrieden sein, dass andere neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet werden. Man hasst das. Die Ibadah ist das Recht Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala sagt, Inna shirka la zulmun azim. Wahrlich, der Schirk ist das gewaltigste Unrecht. Warum nennt Allah subhanahu wa ta'ala den Schirk das gewaltigste Unrecht? Weil die Ibadah, barakallahu fikum, ist das Recht Allahs. Und wenn man das Recht Allah subhanahu wa ta'ala einen anderen widmet, hat man hier gewaltigen Unrecht begangen. Und Unrecht ist, dass man etwas sagt oder tut, oder eine Sache dorthin legt, wo sie nicht hingehört. Und wahrlich, der Schirk ist das gewaltigste Unrecht. Möge Allah mich und euch davor bewahren. Und sogar die Propheten und Gesandten haben Dua gemacht, dass Allah tabaraka wa ta'ala sie bewahrt vor dem Schirk. Und wir haben letztes Mal gesprochen über den Schirk. Und da haben wir gesagt, barakallahu fikum, dass der Schirk ist, dass man eine Art der Ibadah anderen widmet, eine Art der Ibadah anderen widmet, außer Allah. Und dann haben wir auch gesagt, barakallahu fikum, dass man Schirk begehen kann, also bei Gesellung, in der Rububiyya, in der Uluhiyya und in den Namen und Eigenschaften Allahs. Das heißt, Schirk ist, dass du die Anbetung und das, was Allah subhanahu wa ta'ala gebührt, einen anderen zuschreibst oder ihn gleichstellst als Allah oder höher. Um das genauer zu definieren oder zu erklären, muss man Folgendes verstehen. Der Tawhid besteht aus drei Arten. Al-Tawhid al-Rububiyya, und das sind die speziellen Taten Allahs. Das heißt, Allah ist der Verwalter, der Versorger, der Schöpfer, der Lenker, der Herrscher, der Richter. So, wir dürfen niemanden in diesen Taten, ja, wie auch der Versorger, der leben lässt, sterben lässt und so weiter, wir dürfen niemanden neben Allah darin gleichsetzen oder ihnen einen Teil davon geben. Was bedeutet das? Yani, Allah ist derjenige, der die Angelegenheiten in den Himmeln und in den Erden verwaltet. Er ist der einzige wahre Versorger. Also wenn jemand kommt und sagt, sein Sheikh oder diese Person kann die Sonne aufgehen lassen oder runter leben lassen, sterben lassen und so weiter, wie einige der Götzendiener machen und zu den Gräbern gehen, um irgendeinen Nutzen oder einen Schaden von sich abzuwenden, indem sie gehen und sagen, mach mich gesund, o Toter, oder gib mir Kinder und Versorgung. Das ist Schirk. Ja? Das ist Schirk. Ja? Niemand kann in dir das geben außer Allah. Deswegen der Schirk in der Rububiyya, dass es einen Schöpfer neben Allah gibt, einen Verwalter neben Allah subhanahu wa ta'ala, ja, ein Herrscher neben Allah subhanahu wa ta'ala, ein Versorger neben Allah subhanahu wa ta'ala, der den wahren Schaden und Nutzen von dir abwenden kann. Naam, dies kann nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Schirk in der Uluhiyya, dass du anderen eben Allah subhanahu wa ta'ala anbetest, dass du dich niederwirfst, Dua machst zu Toten oder Lebendigen, sie bittest Hilfe und so weiter, ja. Schlachtest für andere außer Allah, Gelöbnisse machst für andere außer Allah und viele andere Dinge. Und der Schirk in den Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass du beispielsweise, ja, dass du beispielsweise sagst, Allah hat ein Gesicht und das Gesicht des Menschen ist genauso wie das Gesicht von Allah. Oder Allah hat Hände und die Hände von Allah sind genauso wie der Mensch seine Hände. Ja? Und schreibst diese Gewaltigkeit und diese Eigenschaften auch einem der Schöpfung zu. Deswegen möge Allah tabaraka wa ta'ala uns bewahren vor diesen großen Schirk und auch den kleinen Schirk und alle Arten davon. Kalimatu Tawhid barakallahu fikum. Der Satz des Tawhids, er hat verschiedene Namen. Man sagt auch Kalimatul Ikhlas, der Satz der Aufrichtigkeit. Warum? Weil er den Schirk negiert und die Ibadah einzig und alleine Allah subhanahu wa ta'ala widmet und bestätigt. Und das in allen Bereichen des Tawhids. Ja? Und man nennt es auch, also diesen Satz, Kalimatu Taqwa. Ja? Man nennt es auch der Satz der Taqwa. Ja? Weil derjenige, der Allah tabaraka wa ta'ala einzig und alleine anbetet, ja, und das Aufrichtige von seinem Herz sagt, er befreit sich dadurch vom Feuer. Er wird dort drin nicht ewig bleiben, auch wenn er reinkommt. Ja? Und barakallahu fikum, wie man schon Taqwa definiert, Taqwa ist, dass du einen Schutz zwischen dir und Allahs Verboten machst, indem du ihn fürchtest und sie nicht begehst. Ja? Und das ausführst, was Allah tabaraka wa ta'ala dir geboten hat. Und dass du das ausführst, was Allah subhanahu wa ta'ala dir geboten hat. Ja? Mit anderen Worten, du tust das, was Allah tabaraka wa ta'ala dir befohlen hat und bleibst fern von dem, was Allah dir verboten hat. Aus Furcht, Liebe und Hoffnung. Ja? Aus Furcht vor Allahs Strafe und zur Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala und alles, was er herabgesandt hat. Ja, und Hoffnung auf sein Paradies und dass er dich bewahrt vor der Strafe. Das ist die Taqwa. Und man nennt auch Al-Kalimatu Tawhid Al-Urwatu Al-Wuthqa. Ja, die festeste Handhabung, weil sie mit sich bringt, dass man alle falschen Götter ablehnt und die Ibadah, die neben Allah tabaraka wa ta'ala angebetet wird, und bestätigt gleichzeitig, dass Allah der einzige wahre Gott ist und das Recht hat, angebetet zu werden. Ja? Deswegen sagt Allah, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, und wer den Tagut, also den Schirk, verleugnet, ja, ablehnt, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, und den Iman um Allah subhanahu wa ta'ala verinnerlicht, ja, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفِصَامَ لَهَا, der hat sich an die festeste Handhabe gehalten, la ilaha illallah, am wahren Islam, ja, das nicht zerreißt. Und hier ist sehr, sehr wichtig zu wissen, wenn jemand bezeugt, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, dann muss er das verstehen. Nämlich, wer sagt La ilaha illallah, er muss wissen, was er sagt. Er muss die Bedeutung davon verstehen, was wir gelernt haben. Er muss damit erfahren, er muss danach handeln. Ja, er muss nach dem handeln, was sie beinhaltet. Ja, und von dem fernbleiben, was sie ungültig macht. Wer das macht, ja, und davon überzeugt ist, das ist ein Muslim. Mit anderen Worten, der Muslim ist jener, der vom Islam überzeugt ist, die zwei Glaubensbekenntnisse ausspricht. Ja, es wird auch gesagt, ein Glaubensbekenntnis, aber beinhaltet zwei Glaubensbekenntnisse. Na, die erste, La ilaha illallah, dass du bezeugst, dass es keinen Gott gibt, der mit Recht und Wahrheit angebetet wird, außer Allah. Und dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist, der letzte Prophet und Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Du glaubst an diese, sprichst es aus, handelst nach dem, was sie beinhalten, beziehungsweise machen wir das als ein Glaubensbekenntnis. Ja? Du handelst nach dem und schützt es davor, dass es ungültig wird. Ja, du meidest alles an Aussage, Tat und Glaube, was dieses Glaubensbekenntnis ungültig macht. Wenn du das so praktizierst und verstehst, natürlich innerlich, ja, und äußerlich طيب dann bist du ein Muslim. Und man nennt auch Kalimatul Tawhid auch Kalimatul Shahada. Ja? Das Satz der Bezeugung. Denn das ist das Gewaltigste, was du bezeugst. Dass es keinen gibt, der das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Ja? Und den Tawhid praktizierst und nach dem Tawhid lebst. طيب. Die Säulen dieses Satzes, des Tawhids, sind zwei. Das ist der Nafi und der Ithbat. Ein Nafi ist die Negierung. Und Ithbat ist die Bestätigung. So, La ilaha illallah besteht aus zwei Säulen. Der erste Teil ist La ilaha, und das ist der Nafi, nämlich die Negierung von allem, was neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird. Wa illallah, der zweite Teil, ist der Ithbat, die Bestätigung, dass man nur Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine anbetet mit Aufrichtigkeit, so wie er es befohlen hat nach der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das bedeutet, diese zwei Säulen müssen vorhanden sein, sonst ist es kein Tawhid. Sonst hat La ilaha illallah von dir keinen Wert bei Allah tabaraka wa ta'ala. Was heißt kein Wert? Yani keine Gültigkeit. An-Nafi alleine ist kein Tawhid. Wal-Ithbat alleine ist kein Tawhid. An-Nafi wal-Ithbat ist der Tawhid. Die Bestätigung und die Negierung. Yani, dass Allah tabaraka wa ta'ala der einzige Gott ist, der das Recht hat, angebetet zu werden und ihn einzig und alleine die Ibadah gewidmet wird und er einzig und alleine das Recht darauf hat und dass du alle falschen Göttern ablehnst und es als falsch siehst und hast, dass neben Allah subhanahu wa ta'ala andere angebetet werden. Deswegen, wer den Tagut verleugnet, und den Iman an Allah subhanahu wa ta'ala verinnerlicht und danach handelt, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Ja, wallahu sami'un alim. Der hat sich an die festeste Handhabe gehalten, die nicht zerreißt, und Allah ist hörend und wissend und allwissend. Na, die Bedingung von At-Tawhid, und das ist das Letzte heute, was wir machen. Die Säulen haben wir gelernt. Ohne sie besteht der Tawhid nicht, hat keine Gültigkeit. Genauso auch nicht, wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind. Ja, die Bedingungen nicht erfüllt sind. Und die Bedingungen, barakallahu fikum, sind nach einigen Gelehrten 8 und nach einigen Gelehrten 7, weil sie eine Bedingung in einem, also zwei Bedingungen in einen setzen. Das erste ist das Wissen. Das Wissen über die Kalima und das, was sie beinhaltet, nämlich über La ilaha illallah. Ja, man muss die Bedeutung davon verstehen, wie wir sie gelernt haben, und das, was sie beinhaltet, davon überzeugt sein. Ja, und dann, dass man das auch mit Wahrheit bezeugen kann und danach handeln kann. Deswegen sagt Allah, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Wisse, dass es keinen wahren Ilah, keinen wahren Gott gibt außer Allah. Ja, dass es keinen wahren Gott gibt, der vollkommen ist, der wahrhaftig ein Gott ist und er einzig und alleine das Recht hat, angebetet zu werden. Und Allah sagt, إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ, außer diejenigen, die mit der Wahrheit, beziehungsweise die es mit der Wahrheit bezeugen, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, und sie wissen es. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ. Wer bezeugt, dass es keinen Ilah gibt, keinen Gott, ja, außer Allah, ja, tritt ins Paradies ein. Wir haben gelernt, was La ilaha illallah bedeutet. Zweitens, man muss aufrichtig sein und frei sein vom Schirk. Ja. Man spricht die Shahada aufrichtig aus und betet Allah aufrichtig an, meidet jede Art vom Schirk, groß und klein. Allah sagt, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Nichts anderes wurde ihm befohlen, außer Allah tabaraka wa ta'ala aufrichtig in der Religion zu dienen. Und Allah sagt, أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. Wahrlich, Allah gebührt und gehört der aufrichtige Dien. Ja? Und Allah sagt, قُلِ اللَّهَ أَعْبُدْ. Sag Allah, einzig und alleine bete ich an, مُخْلِصًا لَهُ دِينِي, aufrichtig in meiner Religion. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der glückseligste Mensch mit der Fürsprache von mir am jüngsten Tag wird derjenige sein, der La ilaha illallah aufrichtig von seinem Herzen sagt oder seinem Inneren bei Bukhari. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wahrlich, Allah hat das Höllenfeuer verboten für jene, die sagen La ilaha illallah Und sie wollen dadurch das Angesicht Allahs, das Wohlgefallen Allahs bei Muslimen. Und natürlich diese Bedingungen erfüllen einander. Yani, du musst sie alle sammeln und nicht sagen, ich nehme ein Hadith und Khalas. Nein. Weil der diesen Hadith gesagt hat, hat auch den anderen Hadith gesagt, nämlich der Prophet. Und der diese Ayat ausgesprochen hat, Allah, hat auch die anderen Ayat ausgesprochen. Und er will von uns das Komplette. Und das Komplette ist der Tawhid, La ilaha illallah. Ja? Die dritte Bedingung ist Al-Yaqin, die Gewissheit. Man muss davon überzeugt sein und die Bedeutung genau verstehen und sie aussprechen und nach ihr handeln. Und das, was es mit sich bringt. Allah tabaraka wa ta'ala sagt, Innama al-mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Thumma lam yartabu. So sagt Allah, die wahren Gläubigen sind ja diejenigen, die an Allah und seinen Gesandten glauben und hierauf nicht zweifeln. Subhanallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich bezeuge, dass es keinen wahren Ilah gibt, keinen wahren Gott gibt außer Allah. Und dass ich der Gesandte Allahs bin. Also nochmal, es gibt keinen, der bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Ja'ni la ilaha illallah, wie wir es gelernt haben. Und dass ich der Gesandte Allahs bin. Jeder Diener, der Allah am jüngsten Tag mit diesen beiden Sätzen begegnet und sie nicht anzweifelt, bezweifelt, ja, wird von der Hölle ferngehalten. Wird von der Hölle ferngehalten bei Muslimen. Viertens, man muss wahrhaftig sein in dem, was man glaubt und sagt und handelt. Gegenteil von der Lüge. Ja, die Lügner sind die Heuchler. Ja, sie sagen etwas, was sie nicht glauben. Da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. Sie sagen, wir bezeugen, dass du der Gesandte Allahs bist. So sagt Allah, وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ. Wahrlich, Allah weiß ganz genau, du bist sein Gesandter. Und jetzt, وَاللَّهُ يَشْهَدُ. Allah bezeugt, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ. Wahrlich, dass die Heuchler, ja, Lügner sind. Und es gibt zwei Arten von Heuchlerei. Und hier ist gemeint, der große Nifaq, die große Heuchlerei. Nämlich, dass man äußerlich den Islam zeigt, aber den Unglauben verbirgt. Das heißt, man ist nicht überzeugt vom Islam oder von Teilen des Islams. Ja? Zum Beispiel, du glaubst an einen Teil des Buches und verleugnest einen anderen Teil des Buches, nämlich Al-Quran. Das heißt, mit anderen Worten, der Munafiq, der hier gemeint ist, ist derjenige, der eigentlich ein Kafir ist. Der ist ein Kafir, aber er zeigt sich äußerlich als Muslim. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt keinen, der bezeugt, dass es keinen wahren Gott außer Allah gibt und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist, wahrhaftig vom Herzen, ja, ohne dass Allah azza wa jal, ja, das Höllenfeuer verbietet, dass er reingeht. Ja, Allah verbietet es, dass du in die Hölle reingehst, wie bei Bukhari. Dann die Liebe. Das ist das Gegenteil vom Hass und Groll und Abneigung. Ja, dass man das bezeugt und dass man das liebt und dass man liebt, was es beinhaltet. Ja, dass man Allah liebt und seine Religion liebt und seine Awliya, die Gläubigen, liebt und sich mit ihnen verbündet und frei ist von allen anderen. Ja, dass man alles liebt, was Allah tabaraka wa ta'ala einem befohlen hat. Ja, man liebt die Gesetze Allahs, liebt den Koran, die Sunnah. Ja. Denn Allah sagt, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Wahrlich, diejenigen, die glauben, die lieben Allah noch viel heftiger als diejenigen, die Schirk begehen. Und muss man aufpassen, muss man sehr aufpassen, dass man etwas hasst, was Allah tabaraka wa ta'ala herabgesandt hat, da man dadurch ungläubig wird. Auch wenn man danach handelt, auch wenn man danach handelt mit Einstimmigkeit. Allah sagt, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُمْ أَنزَلَ اللَّهِ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Dies ist, weil sie hassten, was Allah herabgesandt hat. Dies ist, weil sie hassten, was Allah herabgesandt hat. Und dann hat er ihre Taten ungültig gemacht. Ja? Und hier ist eine Regel. Allah Azza wa Jal sagt hier, komplett die Taten sind ungültig. Und dies ist eine Regel, wie die Ulama sagen, dass derjenige, der diese Tat begeht, ein Ungläubiger wird. Weil die Taten werden nicht ungültig im Gesamten, außer durch eine Tat des Unglaubens. Ja. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer die drei folgenden Eigenschaften besitzt, wird mit denen, ja, die Süße des Imans, des Glaubens, genießen. Wenn Allah und sein Gesandter ihm lieber sind als alle anderen. Er den Menschen nur für Allah liebt. Und wenn er es hasst, zum Unglauben zurückzukehren, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala ihm davor gerettet hat. So wie er es hasst, dass er ins Höllenfeuer geworfen wird, bei Bukhari. طيب, und das ist wichtig, wenn man irgendwas hast, womit der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, sei es ein Hukm, ein Urteil, eine Sache, eine Ayah, ja, egal was, so ist man ungläubig, auch wenn man danach handelt. Möge Allah uns bewahren. Sechste Bedingung ist Al-Qabul. Al-Qabul ist die Akzeptanz, das Gegenteil von der Ablehnung. Das heißt, wir nehmen alles an mit Liebe und freuen uns, ja, und lehnen nichts davon ab. Ja. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, aber nein, bei deinem Herrn, sie glauben nicht eher, bis sie dich über das richten lassen, was zwischen ihnen umstritten ist und hierauf in sich selbst keine Bedrängnis finden, durch das, was du entschieden hast, und sich in voller Ergebung fügen. Ja. Surat An-Nisa 65. Surat An-Nisa, Vers 65. Das heißt, Allah schwört hier, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Bei deinem Herrn, sie glauben nicht. Allah schwört bei sich, und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Dass Allah, tabaraka wa ta'ala, bei sich schwört. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Bei deinem Herrn, sie schwören nicht. حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. Ja? وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Das heißt, bei deinem Herrn, sie sind keine Gläubigen. Tabari und andere sagen, keine Muslime. Bis sie dich als Richter nehmen. Ja'ni al-Quran wa sunnah. In allen ihren Lebensdingen. Ja, allen Lebensangelegenheiten. Ist unser Gesetz al-Quran wa sunnah. Ja. فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Wo sie Strittigkeiten haben. Egal wie, wir gehen immer zurück zu Allahs Buch und zu seiner und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir glauben, heiraten, handeln, beten Allah azza wa jal nach dem an, was Allah azza wa jal herabgesandt hat, nach dem Beispiel des Propheten, ohne zu verändern. Und alle Urteile, die den Islam widersprechen, alles was nicht Islam ist, nennt man Hukmul Jahiliyyah, das Urteil der Jahiliyyah, egal wie es heißt. Allah tabaraka wa ta'ala sagt, afa hukmul jahiliyyati yabghun. Wollen sie das Urteil der Jahiliyya? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُقِنُونَ. Und wer ist besser im Urteil als Allah für Leute, die überzeugt sind? Bist du überzeugter Muslim? Dann soll deine Brust offen sein für Allahs Buch und das Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das sind die einzigen Quellen, wo du zurückkehrst und nach ihnen richtest. Und dann sagt Allah, und sie finden keine Bedrängnis in ihren Brüsten. Ja, du freust dich über die Urteile Allahs. Und dann ergibst du dich Allah tabaraka wa ta'ala vollständig und führst das aus. Und das ist die siebte Bedingung, Al-Inqiyad, die Hingabe. Dass man sich unterwirft Allah tabaraka wa ta'ala und handelt nach dem, was sie beinhaltet. Ja? Deswegen sagt Allah, und wer sich Allah völlig hingibt und wer sich Allah völlig hingibt und dabei Gutes tut, der hält sich damit an die festeste Handhabe, bei der es kein Zerreißen gibt. Und Allah führt Und zu Allah führt das Ende der Angelegenheiten. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Baqarah, aber doch, wer sich Allah völlig hingibt und dabei Gutes tut, dessen Lohn steht für ihn bei seinem Herrn. Und sie soll keine Furcht überkommen, noch sollen sie traurig sein. Subhanallah. Sa'id ibn Jubair sagte, und dabei Gutes tut, bedeutet dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu folgen. والطاغوت, die letzte Bedingung ist, den Tagut abzulehnen, alle falschen Götter abzulehnen, den Schirk abzulehnen, zu hassen, zu verleugnen, zu meiden, ja, zu sagen, das ist falsch. Nur Allah hat einzig und alleine das Recht, angebetet zu werden. So sagt Allah, فَمَنْ يَقْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Und wer den Tagut leugnet, also den Schirk, meidet und verleugnet, jedoch an Allah glaubt, der hält sich an die festeste Handhabe, bei der es kein Zerreißen gibt, und Allah ist der Allhörende und Allsehende. Und Allah ist der Allhörende, Allwissende. Und Allah tabaraka wa ta'ala sagt, siehst du nicht jene, die behaupten, an das zu glauben, was zu dir als Offenbarung herabgesandt worden ist und was vor dir herabgesandt wurde, während sie sich in Entscheidungsfragen an den Tagut wenden wollen, wo ihnen doch befohlen worden ist, dies zu leugnen. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese acht Bedingungen erfüllen und die Tawarit meiden, den Schirk meiden und nur nach Allahs Buch und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam handeln. So kurz gefasst, At-Tawhid Barakallahu fikum hat 8 Bedingungen, die man erfüllen muss. Also, La ilaha illallah. Nämlich erstens das Wissen, zweitens die Überzeugung, drittens der Ikhlas, die Aufrichtigkeit, viertens die Wahrhaftigkeit, fünftens die Liebe dazu, sechstens die Unterwerfung und Ausführung, siebtens Al-Qabul, alles zu akzeptieren, und achtens den Kufr bit-Taghut. Nur als Schluss, nur am Schluss nochmal ein paar Vorzüge vom Tawhid, und er ist gewaltig. Es wurde überliefert, dass La ilaha illallah, der Tawhid, das gewaltigste an Hasanat ist. Auch sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, abashiru wa bashiru nas. Habt frohe Botschaft und gibt den Menschen die frohe Botschaft. Man qala la ilaha illallah sadiqan biha dakhala al-jannah. Wer la ilaha illallah wahrhaftig sagt, tritt ins Paradies. Wahrhaftig, das heißt, er erfüllt diese 8 Bedingungen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zur Erinnerung, wahrlich Allah hat dem Feuer, also den Höllenfeuer verboten, der sagt La ilaha illallah. Und er strebt damit nur Allahs Wohlgefallen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns viele andere Vorzüge über den Tawhid erwähnt. Sie sind gewaltig und viel. Und daher ist es sehr, sehr wichtig, dass wir den Tawhid richtig verstehen und ihn richtig praktizieren. Und inshallah ta'ala werden wir dann die nächsten Unterrichte auch über Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sprechen. Oder fassen wir es hier kurz. Muhammadun Rasulullah bedeutet, ja, dass du glaubst, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Diener Allahs und sein letzter Gesandter und Prophet ist, den Allah subhanahu wa ta'ala für alle Menschen geschickt hat. Und er sendete ihn auch für die Djinn, ja, als Frohbotschafter und Warner und Rufer zu Allah subhanahu wa ta'ala mit Allah subhanahu wa ta'alas Erlaubnis. Allah hat auf ihn den Koran herabgesandt. Ja, das sind die Worte Allah subhanahu wa ta'ala. Und ebenfalls hat er ihm die Sunnah offenbart. Ja, er ist der letzte Prophet und Gesandte. Es gibt keinen Propheten und Gesandten nach ihm. Er ist der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, dem man folgt und an ihn glaubt und ihn nicht verleugnet. Und er darf nicht angebetet werden. Die Bedingungen von des Bezeugen von Muhammad, dass er der Gesandte Allahs ist. Ja? Übrigens, das Bezeugen, Al-Shahada, ist, dass man überzeugt ist von dem, was man sagt im Herzen, und es ausspricht mit der Zunge und handelt nach dem, was es beinhaltet. So, es gibt 4 Bedingungen von, dass der Gesandte Allahs, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn man dies bezeugt, yani 4 Bedingungen. Erstens, ihm zu gehorchen in dem, was er befohlen hat. Zweitens, alles zu bestätigen und daran zu glauben, was er berichtet hat. Ja. Und natürlich, der Koran ist authentisch. Zweitens müssen wir aber bei der Sunna schauen, ob sie authentisch ist oder nicht, was die Gelehrten der Wahrheit darüber gesagt haben. Drittens, dass man von dem fernbleibt, was er verboten hat und wovor er gewarnt hat. Und viertens, dass man nur Allah subhanahu wa ta'ala so anbetet, wie Allah es offenbart hat, gesetzlich gemacht hat, nämlich wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala angebetet hat. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, alle von meiner Umma treten ins Paradies ein, außer diejenigen, die es ablehnen. Daraufhin wurde der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam gefragt, wer lehnt es ab? Er sagte, derjenige, der mir gehorcht, geht ins Paradies, und derjenige, der mir nicht gehorcht, geht nicht ins Paradies. Diese Überlieferung ist authentisch und sahih von Abu Huraira radiallahu an über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert. Und Allah tabaraka wa ta'ala sagt, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Gehorcht Allah und gehorcht seinem Gesandten. Und dann sagt auch Allah, wa ulil amri minkum, und denen, die Befehlskraft von euch oder über euch gegeben worden ist. Schaut, bei dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagt Allah, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. 100%. Und dann sagt er, und denen unter euch, denen die Befehlskraft gegeben worden ist. Yani nicht in alles. Denn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Keine Gehorsamkeit gegenüber der Schöpfung, bei der Ungehorsamkeit gegenüber des Schöpfers. Ja? Also bei dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam hören wir 100%. Allen anderen müssen wir schauen. Wenn es halal ist, dürfen wir hören. Wenn haram, nein. Und von den Rechten des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist es, dass wir ihn lieben, mehr als uns selbst und unsere Kinder und unser Vermögen und unsere Eltern und Ehefrauen und so weiter. Die ganze Dunya. Ja? Und dass wir ihn unterstützen und uns verbunden mit ihm fühlen, dass wir ihn hoch respektieren und auch seine Sunna und ihn schätzen und ihn als besten Menschen betrachten. Ja? Und wenn jemand ihn beleidigt oder irgendwelche Scheinargumente gegen ihn ausführt, dass man ihn verteidigt, dass man diese Scheinargumente aufhebt. Ja? Und auch seine Religion, dass man den Islam lernt und den Islam auch verteidigt, indem man die Scheinargumente der Feinde des Islams und der Leute, den Leuten, die sich den Islam auch zuschreiben, aber irregeleitet sind, aufhebt. Tayyib. Na, das bedeutet, Barakallahu fikum, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Auch einige Ulama haben gesagt, Muhammadun Rasulullah bedeutet, dass man keinen folgt, außer dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und das ist die vierte Bedingung in den Bedingungen von dem Bezeugnis, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist. Und heißt auch hier, und wichtig, um es abzuschließen, wir glauben und handeln innerlich und äußerlich in Tat und Aussage, im Offenen und Verborgenen, in allen Bereichen wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten. Möge Allah uns auf den Islam leben und sterben lassen. Und das ist die Bedeutung von La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wallahu alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.